Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wenn keine Einwände kommen. Okay, wir nehmen dann heute auf. Sehr schön. Es kostet nichts. Das ist wohl wahr. Ich finde es gut, also zur Dokumentation. Man kann immer wieder alles nachhören. Ja, heute zu meiner zweiten Sprechstunde in diesem Jahr, glaube ich. Frage durchgestrichen. Herr Flix, ich wollte auch gerade damit anfangen. Macht aber nichts. Die kommt ja jetzt unten ins Protokoll. Ah, verstehe. Okay. Ja, ich wollte starten mit einem kleinen Bericht vom Verwaltungstreffen in Rostock, wo ich letztes Wochenende war. Und da war auch das Hauptthema eigentlich der zentrale Beitragseinzug. Berichten kann ich davon, dass ich glaube 95% aller Landesverbände diesen zentralen Beitragseinzug gut finden und auch wollen, weil es eine enorme Entlastung für die jeweiligen Landesschatzmeister sein soll. Es soll also auch keine Sache sein, die jetzt zentral vom Bund allein gesteuert wird, sondern es soll ein Team aus Bund und Landesschatzmeistern sein und Beauftragten. Nötigenfalls auch Mitarbeitern, die dafür gebraucht werden, um gewährleisten zu können, dass eben regelmäßig die Beiträge auch gebucht werden. Das ist ja bei einem zentralen Mitgliedseinzug da schon alle 2 Tage erforderlich, spätestens. Lebrinkmann, hast du da noch detaillierte Fragen zu oder reicht dir das erstmal so? Ich habe im Protokoll gelesen, dass du dagegen warst. Kannst du mir kurz erklären, warum du das nicht so toll findest oder? In welchem Protokoll steht das? Vom Verwaltungstreffen. Nein, ich bin nicht dagegen. Ich bin dafür. Steht aber so im Protokoll drin. Moment, ich suche das mal. Wenn du das gelesen hast, glaube ich das gerne. Ich habe aber nie gesagt, dass ich dagegen bin. Das ist interessant. Ich war draußen, als das Thema angesprochen wurde, weil ich mich gerade um meinen Sohn gekümmert habe. Und als ich wieder reinkam, hat Carsten gesagt, ich solle Nein sagen. Ich habe mich aber erstmal erkundigt, worum es geht und habe dann erstmal zugehört und mir die Argumente angehört. Ich habe nicht ein einziges Mal Nein gesagt. Nachdem ich alle Argumente gehört habe, war ich eigentlich eher dafür als dagegen. Beziehungsweise nicht nur eher, sondern ich begrüße das Ganze. Zeile 81. Ich glaube dir das so, wenn du mir das sagst, dass das drin steht. Ich werde das mal anmerken, dass das ein Irrtum ist, weil ich habe auch mit Swanhild den Konsens gehabt und auch mit den anderen Landesschatzmeistern, dass ich das eher begrüße. Wie sieht's da eigentlich aus mit diesen ominösen 2-3% Gebühren? Ja, die soll es wohl geben, 2% Gebühren. Wir wollen das irgendwie in die Sache machen, oder wie soll das funktionieren? Du warst abgehakt, das habe ich nicht verstanden. Soll das dann irgendwie in die Satzung geschrieben werden, oder wie soll das funktionieren? Laut Satzung sind ja die Landesverbände dafür verantwortlich, die Mitgliedsbeiträge einzuziehen und zu verwalten. Wir müssten den Bund damit beauftragen, das zu tun, und der würde für seine Dienstleistung entsprechend, man kann es eine Rechnung stellen, sagen, ja. Wie schätzt du die Kosten von der Höhe her ein? Ja, also wie schätze ich die Kosten von der Höhe her? 2% unserer Mitgliedsbeiträge. Ich würde jetzt mal sagen, aktuell haben wir, glaube ich, ungefähr 3600 Zahler. Das ist so die Quote, die wir im Moment haben. 3600, ich weiß jetzt aus dem Kopf leider nicht, wie viele Vollzahler wir haben. Machen wir das einfach mal grob 50-50. Dann hast du, sagen wir jetzt mal 2000 Vollzahler, 1600 Ermäßigte. Ich rechne das mal eben nach, um eine grobe Zahl zu haben. Vielleicht mag das auch jemand für mich rechnen mit einem Arm und einer Sprechtaste und einem Baby auf dem Arm. Ist das gerade etwas schwierig, entschuldigt. Wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, bei 2000 1000 Ermäßigten sind das 2280 Euro. Ja, und das ist das ganze Jahr. Bewertest du das als angemessen oder zu hoch oder was auch immer? Nein, ich sehe das durchaus als angemessen, weil unter Umständen, um das Ganze gewährleisten zu können, muss ja da auch ein Mitarbeiter hin, der das macht. Da finde ich 2% nicht zu wenig, nicht zu viel. Dafür sind ja auch alle Rückfragen möglich, beziehungsweise werden ja dann auch an den Bund gestellt, dementsprechend, wo auf welchem ist das auf dem Konto eingegangen etc. Die müssen ja auch dann zentral von dieser Stelle eben verwaltet werden. Wie ist dann das Vorgehen, wenn dann ein Kreisverband was entgegennehmen möchte oder ein Ortsverband? Ja, ich würde das so machen wie jetzt auch. Also wir sagen ja jetzt auch, die Mitgliedsbeiträge sollen halt zum Landesverband. Dementsprechend sollen sie dann schon zentral verwaltet werden. Das gibt sonst einen riesen Hickhack und Hin- und Herbucherei. Das macht keinen Sinn. Also sollen dann im Gesamten zu der Bundesstelle hin und dann wieder umverteilt werden? Dann werden die Anteile umverteilt, richtig. Der Bund gibt dann die 60% runter an die Landesverbände und die verteilen entsprechend weiter. Da ist jetzt keine eindeutige Antwort drin gewesen, die ich protokollieren kann. Wenn die was annehmen, was passiert mit dem Geld, was die annehmen? Oder dürfen die nicht mehr annehmen? Ja, dürfen und dürfen ist in der Hinsicht ja zweierlei Sache. Also sie würden gegen die Satzung verstoßen, weil der Landesverband dafür verantwortlich ist. Und wir haben den Auftrag eben dann zentral an den Bund gegeben. Nichtsdestotrotz gibt es mit Sicherheit auch Kreisverbände, die das aktuell machen, beziehungsweise bei uns in NRW eher weniger. Das gibt es in anderen Landesverbänden schon mal, dass die Kreisverbände das auch tun. Da werden dann die Anteile entsprechend nach oben gezahlt, was die Verbuchung und die Bezahlung hin und her nicht leichter macht. Gut, mir fällt dann an der Stelle ein, was passiert bei einer Versammlung, wo Stimmrecht davon abhängt und ein Schatzmeister lokal das Geld annimmt. Bareinzahlung ist ja immer möglich. Das wird ja auch jetzt gemacht auf den KMVs, wenn Mitgliedsbeiträge vereinnahmt werden. Die werden dann aber komplett eben entsprechend weitergeleitet. Das war, glaube ich, die Frage. Okay. Sorry, mit Bareinzahlung, das hatte ich gar nicht so verstanden. Das hätte ich natürlich direkt so sagen können. Kann man herausfinden, wer NRW dagegen geschrieben hat in diesem Protokoll? Guck rein. Ich sehe nur die Farbe. Ich kann aber nicht, also... Ich bin ja nicht so fit mit dem Pad, Entschuldigung. Das war Carsten. Ich hätte das vorher aufschreiben sollen. Carsten? Das sieht von der Farbe her eher nach... Ist eine gute Frage. At Privacy Vault Thomas könnte die Farbe passen. Oder Lukas Pieper. Oder von einem ungenannten Autor, je nachdem. Ja. Also zumindest steht da dann diese komische Farbe oben nicht drin. Das ist so ein Mittelding zwischen, weiß ich auch nicht. Vielleicht von einem Gast. Wenn man den Timeslider aufmacht, sieht man das vielleicht besser. Also ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich werde das morgen Abend nochmal im Vorstand ansprechen und dann werden wir da alle drüber abstimmen. So, jetzt gehe ich mal wieder in unser Pad rein. Schau mal auf die nächste Frage. Oder hast du noch Fragen zu dem zentralen Mitgliedsbeitragseinzug? Erstmal nicht, nein. Also im Timeslider könnte es Nati gewesen sein. Wer auch immer das ist. Nati war überhaupt nicht da. Nee, Nati passt von der Farbe her nicht. Lukas Pieper, glaube ich, fast von der Farbe her. Müsst ihn mal fragen, ob er es war oder ob es ein anderer war. Lässt sich herausfinden. Ja, wir werden es vielleicht herausfinden. Viel wichtiger ist, dass wir das abstimmen, gemeinsam. Und ich persönlich kann sagen, ich bin nicht dagegen. Aber wie findet ihr das denn? Ein paar Meinungen von euch dazu hätte ich auch ganz gern. Also meine klare Meinung dafür, also bei dem Aufwand, der da kommt mit Rücklassschriften und allem drum und dran, was alles bearbeitet werden muss, was ja da seitens der Bank dann auch nochmal Geld bringt, ich finde 2% vollkommen okay. Unter der Voraussetzung, dass das Geld bei den LVs dann wirklich ankommt zeitig und wie das dann mit der Abwicklung von den Lastschriften und so läuft, ob dann die zum Bund hingeschickt werden und so, das müsste ja alles noch geklärt werden. Die werden zum Bund hingeschickt, ja. Es müssen eh neue gemacht werden, wegen des SEPA-Lastschrifteinzugs. Und ich verstehe noch nicht, warum der Rücklastschriftgebühren dann der LV tragen soll, das ist halt ein bisschen seltsam. Was? Nein. Doch. Die Rücklastschriftgebühren sollen dann im LV in Rechnung gestellt werden. Steht da in dem Pad von dem Verwaltungstreffen drin. Ja, die tragen wir ja aktuell auch. Warum soll denn die Bundespartei die zahlen? Wenn die Einzüge machen? Ja, aber das ist ja nicht deren Fehler. Die bieten Service und sollen dafür bestraft werden. Eine Rücklastschrift basiert ja entweder darauf, dass die Kontoverbindung alt ist oder jemand das zurückgehen lässt. Beide Sachen lassen sich in keiner Weise großartig kontrollieren, sprich, es fällt dann irgendwie in die Kategorie Pech. Und das wäre dann das Geld, was wir halt hätten kriegen sollen. Und in der Regel muss das Mitglied das ja auch erstatten, wenn es das denn tut. Richtig, wollte ich gerade genauso sagen. In der Regel wird das weitergegeben an das Mitglied, warum auch immer die Rücklastschrift erfolgt ist. Wegen Nichtdeckung eines Kontos zum Beispiel, muss leider das Mitglied dann die Rücklastschrift tragen. Korrekt. Und sofern die dann irgendwann ihren Mitgliedsbeitrag dann noch zahlen, tun die das in der Regel auch. die meisten. Soll das Mahnwesen dann auch zum Bund? Das ist noch nicht geklärt. Hätte ja irgendwie Sinn, wenn die eh schon alles machen, dass sie ja noch gleich mitmahnen. Ja, es wäre dann aber wahrscheinlich mit einer weiteren Servicegebühr verbunden, würde ich jetzt mal behaupten. Dies ist kein Loch in der Aufnahme. Nein. Korrekt, ich kämpfe gerade mit meinem Baby. Kleinen Moment. Ja, das habe ich schon unterstellt, deswegen habe ich das gesagt. Bei den Ogg-Dateien kann man ja so oder so das Stille rausnehmen mit einem ganz einfachen Befehl, von da merkt man das nachher nicht. Ich kann auch einfach Push-to-Talk die ganze Zeit drücken oder was draufstellen, dann hört ihr mein Baby. So, zur nächsten Frage. Die Infostände-Rechnung könnt ihr mir gerne am Ende des Wahlkampfes einreichen, so wie ihr das Geld am besten braucht, würde ich sagen. Naja, ist okay. War jetzt halt nur die Frage, wie es am liebsten ist. Dann kommt das am Ende des Wahlkampfs. Das können wir wohl noch auslegen. Und eine Kopie der Erlaubnis reicht mir nicht. Ich bräuchte schon das Original dann irgendwann. Ja, okay. Kopie bei uns, Original zu euch. Da stehen ja dann die Gebühren meistens auch drauf. Die was? Die Gebühren stehen ja meistens auf der Erlaubnis drauf. Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da. 5 Minuten unterbrechen. Dann unterbreche ich auch mal die Aufzeichnung. Ich habe das weggepiept. Ich dachte, das wäre eine Berufsbezeichnung. Für? Die Aufnahme ist gestartet. Jeder, der in der IT Ahnung hat? Ah, potenziell. Das ist wohl wahr. So, hatte ich mal die letzte Frage von Bali erschöpfend beantwortet? Si, Senora. Sehr gut. Der Gero hat die Frage zu dem Ticket. Ich habe da eben mal kurz drüber geschaut. Allerdings fällt mir das auch aufgrund der Tatsache der Einhandtechnik heute Abend etwas schwer. Magst du mir das kurz nochmal zusammenfassen, Gero? Ja, ist der Antrag aus Essen, sprich von uns, ich war mit dabei, wo wir ganz viel Material beantragen, das war beschlossen. Und da stehen ganz am Anfang des Tickets jede Menge Sachen, die wir haben wollen. Und irgendwo in der Mitte, den Link habe ich hier auch ins Protokoll geschrieben, ist die erste Rechnung eingereicht worden. Das ist so ein Realkassenbon, wo aus irgendwelchen Gründen ein Personalrabatt abgezogen ist. Wer auch immer das besorgt hat, hat den wohl bekommen. Ich konnte nur nicht nachvollziehen, warum der Betrag von 40 irgendwas beantragt worden ist, statt dem, was da stand. Ich konnte das halt nicht nachvollziehen. Und jetzt ist Martin der Meinung, dass das immer noch auf vielen Unterlagen stehen soll, was ich komisch finde. Wenn die erste Rechnung da ist, dann kann die erste Rechnung noch bezahlt werden. Gehen denn alle Rechnungen an einen? Das weiß ich nicht, würde mich aber ehrlich gesagt bei der Menge wundern. Das besorgt halt, wer halt gerade es kann. Also wir können das ruhig schon mal erstatten, ja. Und dann quasi wieder zurückschieben dann. Ist es nicht sinnvoller eigentlich vom Ablauf her pro Ticket eine Rechnung? Pro Rechnung ein Ticket, besser gesagt. Ja, das haben wir gestern in unserer gemeinsamen Teamsitzung auch so erarbeitet, dass wir das zukünftig so machen wollen. Es geht aber darum, dass das in dem Antrag eben so drinsteht und dass die Rechnungen jetzt nach und nach an den Antrag drangehangen werden, wahrscheinlich. Insofern werden wir das in dem Fall dann noch so haben. Aber zukünftig sind Anträge und die dann eingereichten Rechnungen separate Tickets. Dann haben wir es ein bisschen leichter. Die sich dann auf die Antragstickets referenzieren oder dergleichen. Gute Frage damit beantwortet. Supi, das sind schöne Fragen heute. Die kann ich einfach beantworten. Warte es ab. Das stimmt. die nächste Frage wieder von Bali. 1000 Mal gefragt, 100 Mal diskutiert, Fahrtkostenübernahme 30 Cent pro gefahrenen Kilometer oder Entfernungskilometer. Mir fällt gerade ein, dass wir die anderen Fragen für die Aufnahme nicht genannt haben. Aber ich glaube, es ergibt sich dann aus dem Sinn des Gespräches. So, nun zu dieser Frage. 30 Cent pro Entfernungskilometer. 30 Cent pro Kilometer, der auf dem Routenplaner draufsteht. Beantwortet das deine Frage, Bali? Ja, hauptsächlich ging es um Entfernungskilometer oder Gefahrenen. Danke. Also pro Entfernung und was der Routenplaner sagt. Danke. Genau, hin und zurück. Da habe ich eine Ergänzungsfrage. Und zwar waren wir jetzt ja mit dem Bus CSD in Köln. Und hatten das Problem, dass wir etliche Brücken hatten, unter denen wir nicht durchkamen. Und dann sind die Kölner Piraten vor uns hergefahren, um uns den Weg zu zeigen zu dem Stellplatz. Und weil die selber auch bei zwei Stellen lieber den sicheren Weg genommen haben, sind wir dann irgendwie kreuz und quer exakte 40 Kilometer durch Köln gefahren, um zu diesem Stellplatz hinzukommen, der von dem Ausgangspunkt irgendwie nur 2,5 Kilometer entfernt war. Das ist eingetragen von dem Fahrer auf der auf diesem Schein, der also dieser Fahrer, diese Karte, die man da reinlegen muss für als LKW-Fahrer. Da sind also diese Kilometer mit dem Anfangsstand und Endstand zu sehen. Reicht das dann aus? Weil per Routenplaner kann man das nicht nachvollziehen, wie die da gefahren sind. Der Bus wird ja auch nicht per Reisekostenabrechnung abgerechnet, sondern per Benzin- oder Dieselquittung, soweit ich das weiß, oder? Nee, aber ich bin da hinterher gefahren mit meinem Auto und dann will ich natürlich meine Kilometer, die ich da gefahren habe, auch irgendwie abrechnen dürfen. Wenn das irgendwo so vorher festgelegt war, dass da zusätzliche Fahrtkosten drin sind, ist das unkritisch. Ansonsten verstehe ich nicht ganz, warum du mit dem Auto hinterhergefahren bist und nicht im Bus warst. Aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren an der Stelle. Grundsätzlich reicht das, wenn das denn möglich ist, die Dinge erstattet zu bekommen, ja. So, ich komme auf meine Frage. Wobei auch da kann man einen Routenplan hinterherlegen. Fällt mir gerade ein. Weil man weiß ja, wo man gestartet ist. Kann man nicht. Wir sind ja dann hin und her gefahren. Ja, schwierige Geschichte an der Stelle, grundsätzlich. Balli, deine Frage war's. Ja, die Frage von mir war ja explizit pro gefahrenen Kilometer oder Entfernungskilometer. Dann sollte auch im Protokoll die richtige Antwort stehen, ob das jetzt pro gefahrenen oder Entfernungskilometer ist. Ich meine, ich weiß es jetzt, dass es pro Entfernungskilometer ist, aber in der Antwort sollte dann auch diesbezüglich das drinstehen. Ich habe genau das protokolliert, was gesagt wurde. Lege ich hiermit Wert drauf? Das hat der Gero auch, weil ich habe mich, glaube ich, mal wieder sehr kompliziert ausgedrückt an der Stelle. Entfernungskilometer meint einfache Strecke. Gefahrene Kilometer meint Hin- und Rückstrecke. Und ihr bekommt ja tatsächlich dann die gefahrenen Kilometer, Hin- und Rückstrecke. Habe ich jetzt alle verwirrt, oder? Nee, ich sag das, dann ist die Frage beantwortet. Also 177 hin, 177 zurück, macht dann zusammen und ein paar kaputte. 354. Ja, so meinte ich das. Wundervoll. Ist das im Protokoll jetzt so konsensfähig? Ich kann die Antwort gerade nicht sehen, aber du hast es bestimmt so geschrieben, wie wir es jetzt gesagt haben. 30 Cent pro Kilometer, der auf dem Routenplaner draufsteht, effektiv Entfernungskilometer, es würde bei Hin- und Rückfahrt bezahlt. Großartig. Danke. Bitte? Milano. Ja. Also sofern Balli denn jetzt zufriedengestellt ist. Sì, Signor. Großartig. Der Milano möchte, es geht um deine Rechnung, du hast das Original eingescannt und geschickt und ob der Ablauf so ist, dass wenn die Originalrechnung da ist, wir dann erst zahlen, ist das korrekt? Die Frage, ja. Richtig verstanden? Sehr schön. Ich sage jetzt mal, grundsätzlich sollte das so der Ablauf sein, sofern denn nur eine Papierrechnung vorliegt. Also wenn wir jetzt nur eine PDF-Rechnung haben, dann braucht man die natürlich nicht ausdrucken und uns nochmal mit der Post schicken. Dann reicht das per E-Mail. Jedoch müssen wir eigentlich darauf warten, dass das Original uns vorliegt, um auch sicherzustellen, dass es nur bei uns eingereicht wird und nicht noch für, ja, wenn man selbstständig ist, betriebliche Zwecke oder für andere Zwecke eben zusätzlich eingereicht wird. Darum. Okay, das ist okay, gut. Darum warten wir dann immer gerne das Original ab. Bei den Reisekosten sieht es so aus, wenn ich die unterschrieben, eingescannt habe, dann sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir das auch so zahlen. Ja, wo du das gerade ansprichst, wir hatten das ja irgendwann auf der Vorstandssitzung. Ich habe meinen Reisekostenantrag einfach nochmal ausgefüllt, eingescannt und euch nochmal zugeschickt. Das klingt gut. Dann wird er jetzt auch demnächst überwiesen. Ich weiß, ich habe da noch einige in der Queue stehen. Ja gut, was die Rechnung angeht, die habe ich euch am Wochenende reingereicht. Also die hätte am Montag, spätestens am Dienstag bei euch im Postfach liegen müssen. Ich habe da auch was von gelesen, dass da was da ist. Ist, glaube ich, auch schon in meiner Zahlungsqueue drin, wenn ich das mich richtig erinnere. Schön, danke. Das heißt, wird jetzt auch zeitnah erledigt. Okay, ich glaube, mir fällt gerade noch eine andere Frage ein, aber ich stelle mich hinten an. Okay, dann ist Herr Liebring mal wieder dran mit der Frage nach dem Stand der Erstellung des Budgetplanes. Ja, ich habe ja gesagt, man darf den Fragen nicht so einfach werden lassen, von daher mal was anderes. Komplizierte Frage, einfache Antwort, Work in Progress. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind ja aktuell mit den Spenden dran, die müssen jetzt ganz schnell raus. Ich habe noch ein paar Buchungen zu machen, dann haben wir uns für den 23. verabredet, um das Budget fertigzustellen. Hoffe ich. Also so in dieser Woche soll es auf jeden Fall fertig werden. Die 30. Kalenderwoche, das kann man so sagen. Und davor sollen die Spendenbescheinigungen rausgehen. Also ETA ist der 23. dann. ET was? ETA, wo wir schon bei englischen Akronymen sind, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Gut, dann erklär mir bitte, was ETA heißt. The Estimated Time of Arrival, die erwartete Ankunft. Ach ja, ja, die kenne ich, ja. Okay, vielen Dank. Das Budget kommt bei uns an in der 30. Kalenderwoche. Wir stellen es as soon as possible fertig. Haha. Nein, aber ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantworten können. Ja. Mich würde interessieren, wie viel von dem ganzen Geld, was auf dem Konto sieht, auch wirklich dem e.V. gehört. Nichts mehr, alles schon weg. Ich habe den Server jetzt, das Spielzeug. Beziehungsweise, du warst der Server abgehakt. Der neue Server ist schon da, von daher, wir haben unser Spielzeug jetzt. Ja, es reicht. Wir kaufen jetzt wieder ein neues Spielzeug in 2014. Soll ich Technik-Spielzeug-Diskussion protokollieren? Nein, bitte nicht. Du kannst reinschreiben ins Protokoll, Lennart hat Spielzeug und ist glücklich. Nein, das tun wir nicht. Ihr seid ja jetzt fertig damit. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur nächsten Frage. Bisher haben wir keine Frage. Also, zu dieser Frage. Das Landesschiedsgericht hat ja eine Abrechnung eingereicht und ich wollte mal gegenfragen, ob ihr über die Abrechnung eine Frage habt. Sofern du von uns noch nichts gehört hast, haben wir da noch keine Fragen. Das ist super, weil es war ja viele Quittungskleinkram-Sachen, die ich selber ausstellen musste. Ja, aber ich denke, das ist dann unkritisch gewesen. Okay. Sonst würde ich mich nochmal melden. Oder jemand von meinem Team. Gut. Jemand aus unserem Team. Gut. Muss ich mich jetzt angesprochen fühlen? Nein, es ging auch eher darum, ob die Bauern... Das klang nicht nach unserem Team, das klang nach Vorstand. Hallo Ali. Ja, hi. Ich habe vom Schatzmeister-Team gesprochen. Ach so, okay. Ich störe dann auch nicht weiter. Ach, du darfst ruhig weiter da sein und mit uns sprechen. Die Frage zielt aber auch darauf, weil die Claudia hatte letzte Woche wohl irgendwas von uns bekommen. Die hat nur gesehen LSG und hat das erschreckend wieder zugemacht. Ich wüsste jetzt aber auch gerne, war das jetzt überhaupt diese Abrechnung oder war das irgendwas ganz anderes, wovon ich gar keine Ahnung habe? Das kann ich dir leider gar nicht beantworten. Das solltest du dann vielleicht nochmal Claudia fragen. Ja, die hatte sich seitdem nicht mehr gemeldet gehabt. Du hast sie zu Tode erschrocken. Ihr habt ihr nicht Finger oder sowas geschickt, ja? Nein, es ist wohl bei euch im Vorstand so Usus, wenn Sachen vom LSG kommen, sagt Claudia es einfach an Daniel oder so weiterzugeben. Aber eigentlich schicken wir so Urteilssachen eigentlich nicht per Post. Also kann das nur eine Abrechnung sein. Aber die hat wohl nur irgendwo LSG gesehen, das Ding wieder zugemacht und Richtung Daniel Ablage gelegt. Und dann habe ich mir von Daniel die Erlaubnis geholt. Claudia darf aufmachen und gucken, was es ist. Aber darauf habe ich jetzt keine Antwort bekommen, was es denn ist. Verstehe. Du hast das ja auch... Kann eigentlich Gut, du hast wahrscheinlich auch nicht explizit danach gefragt, dass du gern wissen möchtest, was es war. Ich hatte nochmal nachgefragt, wenn es denn die Rechnung war, sag uns dann einfach, ob es die Rechnung war, weil was anderes kann es nicht sein oder dürfte es nicht sein. Wahrscheinlich wird es auch nichts anderes sein, gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber frag sie einfach nochmal, vielleicht morgen in der Sitzung einfach mal kurz, zu Anfang oder am Ende. Jetzt, wo du es ansprichst, bin morgen sowieso da, passt schon. Perfekt. Gut, dankeschön. Nicht dafür. Keine Fragen mehr. Steffi? Timmy? Timmy? Hast du, ich weiß gar nicht, habt ihr den QSC-Vertrag direkt abgeschickt oder liegt der noch bei euch? Nee, den habe ich direkt abgeschickt. Okay, super. Tim, und hast du eine Kopie davon liegt auch auf dem Bunker und ist auch im Ticketsystem drin. Gut, weil da habe ich ja nichts von, noch irgendwie noch keine Rückmeldung bekommen. Aber wenn ihr das schon geregelt habt, dann sollte das irgendwann freigeschaltet werden. Das sehe ich ja im Kundenmenü. Ja. Danke, Tim. Dir. Ja, Lennart? Hast du die Sachen schon losgeschickt, die ich dir per Post geschickt hatte? Nein. Wann? Ich mache das jetzt, weil ich auch noch einiges machen muss. Ach so, dann brauche ich ja gar nicht Steffi deswegen treten, weil es doch bei dir liegt gut. Es tut mir leid, dass ich auf der Hinfahrt von Düsseldorf nach Essen 1,5 Stunden Landstraße in Start-Stopp-Automatik gefahren bin. Wie hast du das denn geschafft? Indem Autobahn Vollsperrung war und mein Navi meinte, hey Tim, dann lotse ich dich über die Landstraße und die Landstraße absolut verstopft war. Weil die auch alle das gleiche Navi hatten. Ja, aber keine Sorge, es gibt für diese Strecke keinen besseren Weg. Du wirst immer scheiße im Stau stehen daher. Vollsperrung. Ja, sag ich, alle Kilometer Stau. Strecken sind für den Arsch. Alle. Die sind alle voll. Ich bin den Esel runtergefahren. Warum hast du nicht einfach in die Vollstellung, in die Vollsperrung gesperrt, gestellt? Weil diese Autobahnbrücke doch bis September gesperrt ist, oder nicht? Wollen wir nochmal kurz fragen, ob es vielleicht noch eine Frage gibt und ansonsten den offiziellen Teil dieser Sprechstunde vielleicht schon beenden? Nächster Termin. Wollen wir genau. Das dann 2 oder 4 Wochen schieben? Also ich wäre jetzt großzügig und würde 4 Wochen sagen. Wehrt sich jemand? Formal. Dann stimmen wir ab. Nein, wir stimmen nicht ab. Wenn sich keiner wehrt, dann passt das. Reicht formal wären nicht mehr? Nee, du brauchst ausnahmsweise Argumente. Ja. Ich kann da nicht fragen, ob nächste Woche die Rechnung von Delta schon bezahlt ist. Nächste Woche kannst du ja gar nicht... Ja klar, eben, du kannst mich immer fragen und anrufen und antwittern und sowas. Das geht ja trotzdem. Nächste Woche hätten wir ja eh keine Sprechstunde. Wenn, dann planen wir ja für in 2 Wochen. Und gerade eben hatten wir überlegt, ob wir das auf 4 Wochen schieben. So dass wir von jetzt an regelmäßig alle 4 Wochen Sprechstunde machen. Es sei denn, es fällt irgendwas Besonderes Dringendes an, das dem Timi einfällt. Der hat mindestens 5 Fragen an mich. Dann würde ich nochmal eine neue, nicht dem Timi, dem Liebring mal, natürlich auch dem Timi einfällt, dass noch ganz wichtige Fragen vorliegen. Dann machen wir noch eine Sondersprechstunde. Kompromiss 3 Wochen. Ist ja okay. Eh die Frage, wie regelmäßig das sein muss. Wir können also einfach verkünden, wann die nächste ist. Also wenn sie stattfindet, halt mittwochs um diese Zeit, das können wir auf der Wiki-Seite lassen, ansonsten halt nach Bedarf. Ja, ich glaube in 3 Wochen, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Dann haben wir die Spenden und das Budget und das mit dem Länderfinanzausgleich hinter uns und dann haben wir wieder viel zu berichten. Und vielleicht auch viele Fragen. Check. Gut, das ist dann der 31. Juli. Perfekt. Sammelt ihr denn Fragen also bevor die Schatzmeister-Sprechstunde kommt oder werden die dann hier während der Sprechstunde eingereicht? Bisher war das immer während der Sprechstunde, aber das mit dem Sammeln finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Kann man das machen? Ihr könntet ihr im Vorfeld Fragen sammeln, wenn da genug da sind, könnt ihr dann selber abschätzen, wann ihr dann den Termin setzt. Dann müssen wir da Terminsprache und so machen. Ich würde den Termin lieber jetzt festlegen und sagen, das ist jetzt so und korrekt. Gut ist. Korrekt. Also Fragen sammeln finde ich jetzt nicht verkehrt, dass man vielleicht zwischendurch irgendwo rein schon mal seine Fragen schicken kann. Aber jetzt dann sagen, oh, jetzt haben wir 10 Fragen, jetzt machen wir noch eine und dann alle informieren und fragen, passt euch das jetzt? Wir machen jetzt doch nächste Woche eine. Passt, glaube ich, nicht so ganz. Finde ich. Ja, da hast du recht. Also ich würde den Termin dann schon fix machen. Genau. Ja, ich kann das im Wiki so hinterlegen, dass das Pad hier schreibbar bleibt, sobald das Protokoll ins Wiki übertragen ist. Na, da ist er eh versioniert und nicht so einfach löschbar. Ja, super, ich würde gegebenenfalls vorschlagen, dass die Leute die Fragen als Ticket schicken, weil wir dann die alle sehen und nicht regelmäßig ins Pad gucken müssen und gegebenenfalls die Fragen vorbereiten, / sie sowieso schon direkt per Ticket beantworten können, falls wir sie so beantworten können. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt gar keine Tickets haben, wenn das jetzt noch zum Fragesystem umgebaut wird. Nö, finde ich aber trotzdem gut, weil es gibt ja Fragen, die das Team ja durchaus schon vorab beantworten kann. Die brauchen ja nicht unbedingt in der Sprechstunde geklärt werden. Es sei denn, man möchte unbedingt das in der Sprechstunde machen, dann schickt man es halt einfach nicht über das Ticketsystem. Nein, das war nur ein Spaß, weil du kannst ja deine Tickets dann ausfiltern. Also von daher ist es noch das beste System. Meine landen ja auch nicht in der Vorstandsqueue. Ich habe eine eigene Ali. Wow. Eine? Ein halbes Dutzend? Ja, das sind ja Unterbereiche, die habe ich im Nachhinein noch angelegt. Aber ursprünglich gab es ja nur die Schatzmeister-Queue. Und außerdem habe ich ja gar keine eigene. Wir haben eine eigene. Ach übrigens, Steffi, am Wochenende ist bei dem CSD-Bus genau das passiert, was ich bei der LAVO-Sitzung gemeint hatte. Die Plakate wurden mit Panzertape aufgetragen. Das Ergebnis war, dass beim Abziehen der Lack abgegangen ist, an vielen Stellen. Ja, super. Ich hoffe, man hat protokolliert, dass ich gesagt habe, man möge das bitte nicht mit Panzertape tun, ja? Beenden wir die Sitzung hier jetzt vorher? Oder wollen wir das Teil der Sprechstunde machen? Nein, das ist ja kein Teil unserer Sprechstunde. Ich wollte nur mal fragen, es waren, glaube ich, noch ein, zwei Leute reingekommen, bevor wir jetzt so zügig abbrechen, ob da noch eine Frage ist. Ansonsten schließen wir jetzt den offiziellen Teil. Nur eine kurze Frage dazu. Jetzt nicht dazu, das würden wir dann im Anschluss gerne noch klären. Ich hau nicht direkt ab. Nur jetzt noch eine Schatzmeisterfrage, falls noch eine da ist. Auf die Frage von Solsken, das bezog sich nur auf die reine Schatzmeister-Queue. Es gibt keine Schatzmeister-Sprechstunden-Queue oder so. Ja, und genau die meinte ich. Warum hat das so auch LAVO, also einfach nur Interesse halber, warum ist da eine eigene Queue? Warum? Dann könnte man ja auch sagen, es gibt, obwohl für Verwaltung gibt es auch eine eigene Queue, oder? Ja, gibt's. Und das ist auch notwendig, weil ansonsten würde die Vorstandsqueue total überlaufen und unübersichtlich werden. Wir haben das dann auch in Untergliederungen geteilt im Schatzmeisterbereich mit Zahlungen, Mitgliedsbeiträge etc. Also da gibt es noch diverse Unterbereiche. Das hat die Verwaltung übrigens jetzt auch eingeführt, von uns abgeguckt quasi. Und dann hätte ich tatsächlich auch nochmal, ich weiß aber nicht, ob Harald da jetzt sowieso was zu gesagt hätte. Es war ja von euch auch in Rede, dass da irgendwie ein Konzept oder ein Tourenplan oder wie auch immer halt eine Kalkulation sein sollte. Und ich sehe halt jetzt, dass der Bus irgendwie hier rumtourt durch NRW und ich frage mich, inwiefern die Spritkosten von den bislang gestellten Anträgen schon gedeckt sind. Also die jetzige Tour ist gedeckt von den Spritkosten, wird aller Voraussicht nach auch drunter liegen unter dem, was bisher kalkuliert war, weil wir eben diese Nicht-Möglichkeit hatten, in Düsseldorf zu wissen, was dort verbraucht worden ist. Wir hatten nur den Gesamtverbrauch während der 3 Tage in Düsseldorf und sind da eben auf 40 Liter oder mehr gekommen. Und jetzt hat sich aber gezeigt, dass er nur ca. 20 bis 25 Liter verbraucht und auch auf dem CSD in Köln hat er nur 24 Liter auf der 4 Stunden oder 4,5 Stunden Tour verbraucht. Also da wird diese 500 Euro, die in dem Budget drin waren, werden bis zum 28. sicherlich nicht verbraucht vom Bus. Super, danke dir. Ja, wundervoll. Dann haben wir doch alle schatzmeisterlichen Dinge und weniger schatzmeisterlichen Dinge jetzt besprochen und beenden für heute die Sprechstunde. Und ich freue mich auf die nächste am 31. Juli um 20.30 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.